Kapitel 16. Der wahre Trost ist allein in Gott zu suchen. Erstens. Er liegt in Gott und in den Gütern des Himmels. Der Knecht. Was immer ich mir zu meinem Troste wünschen oder erdenken kann, erwarte ich nicht hier, sondern künftig. Hätte ich allen Trost der Welt allein für mich, könnte ich alle Freuden genießen. Eines ist sicher, sie werden unmöglich von langer Dauer sein. Darum meine Seele, den ganzen Trost und die vollkommene Erquickung kannst du nur in Gott finden, der die Armen tröstet und sich der Demütigen annimmt. Gedulde dich ein wenig, meine Seele, harre der Verheißung Gottes, und ein Übermaß an allen Gütern wird dir im Himmel zufallen. Zweitens. Irdische Güter werden deinen Hunger nach Trost niemals stillen. Wenn du den irdischen Gütern allzu begierig nachjagst, verlierst du die ewigen und himmlischen. Die zeitlichen magst du gebrauchen. Die ewigen seien das Ziel deiner Sehnsucht. Kein zeitliches Gut kann dich sättigen, denn du bist nicht zum Genuss des Zeitlichen erschaffen. Hättest du auch alle erschaffenen Güter, unmöglich würdest du in ihnen glücklich und zufrieden. In Gott, dem Schöpfer aller Dinge, liegt deine ganze Seligkeit und dein ganzes Glück. Nicht so, wie die törichten Liebhaber der Welt sie sehen und werten, sondern wie gute Christgläubige sie erwarten und wie geisterfüllte und herzensreine Menschen, deren Wandel im Himmel ist, sie bisweilen hier schon verkosten. Drittens. Gottes Wohnen in dir, sein Wille und seine Prüfungen seien dein höchster Trost. Eitel und flüchtig ist aller Menschen Trost. Beglückend aber und wirklich tröstend ist, was wir im Innern von der Wahrheit vernehmen. Der fromme Mensch hat Jesus, seinen Tröster, überall bei sich und spricht zu ihm. Herr Jesus, stehe mir bei an jedem Orte, zu jeder Zeit. Das sei mein Trost, Hiob 6,10, und mein Wille, auf allen menschlichen Trost gern zu verzichten. Und sollte deine Tröstung ausbleiben, dann gelte mir dein Wille und deine gerechte Prüfung als höchster Trost. Denn du zürnst nicht für immer und drohst auch nicht ewig. Psalm 103,9.